Kundgabe 6131. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.12.1954. Gottes Hilfsmittel vor dem Ende. Was zum Heil eurer Seelen dienlich ist, das bringe ich noch in Anwendung vor dem Ende. Und so bleibt nichts unversucht, euch Menschen Rettung zu bringen. Und doch könnet ihr selbst all mein Liebewirken zunichte machen, wenn euer Wille nicht bereit ist, in mein Liebewirken einzugehen. Wenn ihr selbst euch allen Gnaden entzieht, die ich euch noch im Übermaß zuwende. Könnte ich über euren Willen gebieten, dann wäre wahrlich eure Rettung gesichert. Doch mein Ziel hätte ich nicht erreicht, euch zu Kindern zu gestalten in aller Vollkommenheit, weil dazu erste Bedingung euer freier Wille ist. Meine Liebe aber gibt euch nicht auf, und von mir aus geschieht alles, um euren Willen zu wandeln. Darum steht euch noch viel Leid bevor, dass ich viel lieber von euch abwenden möchte, wenn ich ohne solches mein Ziel erreichen könnte. Ihr aber zwingt mich zu solchen Mitteln durch euren Widerstand. Denn nur meine Liebe wendet sie an, wenn anders kein Erfolg zu erwarten ist. O, würdet ihr doch in jedem Unglück, in jedem Leid, das euch betrifft, eine liebevolle Mahnung eures Vaters im Himmel erkennen, die euch auf den rechten Weg führen möchte, die nur bezwecken soll, dass ihr zu mir kommt, dass ihr euch mir anvertraut, dass ihr Glauben lernet und mir euren Glauben beweiset durch euer Gebet um Hilfe. Ich helfe euch wahrlich, so ihr die innige Verbindung mit mir hergestellt habt, und ich werde euch weiterhelfen, bis ihr zurückgekehrt seid in euer Vaterhaus. Wie aber soll ich euch gewinnen, die ihr mir noch gänzlich widersteht? Wie soll ich eure Herzen bewegen zur Umkehr? Wie eure Blicke mir zuwenden, die nur auf die Welt gerichtet sind, wenn euch nicht gewaltige Geschehen um euch zu beeindrucken vermögen? Darum werde ich zu diesen noch einmal offensichtlich sprechen, und diese Stimme werden alle vernehmen. Ob sie jedoch ihre achten und meinen letzten Mahn und Warnruf beherzigen, ist wieder ihrem freien Willen überlassen. Doch auch die letzte Entscheidung, durch die sie sich ihr Los selbst bestimmen. Leben oder Tod, Licht oder Finsternis. Amen.